sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich, Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Im linken Medienspiegel im Januar 2025 geht es in Artikeln um die elektronische Patientenakte, kurz EPA, die Besteuerung der Superreichen, die Klimakrise als Fluchtursache, eine Neuausrichtung der Friedensbewegung und die Situation in Syrien. Unser erster Artikel ist aus den Blättern für deutsche und internationale Politik vom Januar 2025, und zwar zur elektronischen Patientenakte. EPA für alle, Datengold für wenige. Genau 20 Jahre und viele Milliarden Euro. Die elektronische Gesundheitskarte, die 2003 vom Bundestag unter dem Grummel vieler Abgeordneter beschlossen worden war, ist wahrscheinlich das zäheste, hindernisreichste und bei Ärzteschaft und PatientInnen unbeliebteste Gesundheitsprojekt, das je aus dem Bundesgesundheitsministerium auf den Weg gebracht wurde. Vorgesehen war die Einführung schon 2006, noch unter der Ägide von Ulla Schmidt, SPD. Doch datenschutzrechtliche Bedenken gegen die zentrale Speicherung von Daten und das wiederholte Veto der Ärztelobby führten zu jahrelanger Verzögerung. 5 Gesundheitsminister scheiterten daran oder ließen es tunlichst liegen, bis es Karl Lauterbach, SPD, wieder im Koalitionsvertrag verankerte und vorantrieb. Voraussetzung dafür war die im Rahmen des Terminservice-Gesetzes 2019 noch von Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, gegen großen Widerstand durchgesetzte Veränderung der Mehrheitsverhältnisse in der 2005 gegründeten Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte MbH, Gematik, die dem Bund 51% der Anteile sicherte und die Macht der Selbstverwaltung und der medizinischen Lobbygruppen beschnitt. Finanziert wird die Gematik ausschließlich aus den Mitgliedsbeiträgen der gesetzlichen Krankenversicherung. Hatten Selbstverwaltung und Lobbygruppen das Projekt fast 2 Jahrzehnte lang blockiert, stimmten die PatientInnen nach der Einführung der freiwilligen elektronischen Gesundheitskarte 2021 mit den Füßen ab. Gerade einmal 1% der gesetzlich Versicherten hat sich freiwillig für sie entschieden. Diese Freiwilligkeit forderte erst das Bundesverfassungsgericht ein. Doch mit dem Digitalgesetz DigiG vom März 2024 ist dieses nun Geschichte. Ab Januar 2025 zwingt das Bundesministerium für Gesundheit die PatientInnen zu ihrem Glück. Dann geht die elektronische Patientenakte für alle, EPA, endgültig an den Start. Zunächst wird sie einige Wochen in 3 Modellregionen, Hamburg, Franken und einem Teil Nordrhein-Westfalens, getestet, um dann bundesweit ausgerollt zu werden. Im November noch hatte Susanne Ossegowski, Abteilungsleiterin für Digitales im Bundesministerium für Gesundheit, für Verwirrung gesorgt, als sie eine mögliche Verzögerung des Projekts ankündigte. Inzwischen hat das Ministerium den ursprünglichen Zeitplan jedoch bestätigt. Lediglich die Softwarehersteller seien nicht verpflichtet, bis zum 15. Januar das Modul für die technische Anbindung an alle Praxen und Krankenhäuser zu liefern. Informiert man sich auf der Homepage des Bundesgesundheitsministeriums, kommt mit der EPA nur medizinischer Segen für alle. Das Ministerium verspricht Transparenz für ÄrztInnen und PatientInnen, überall verfügbare Krankheitsgeschichten und Medikationspläne, umfassende Kontrollrechte der Versicherten darüber, wer Zugang zu den Gesundheitsdaten hat und Datensicherheit sogar vor Wasserschäden. Geworben wird damit, Doppeluntersuchungen und Medikationsfehler zu vermeiden, mit einer gezielten Notfallversorgung und mit Bürokratieabbau. Außerdem könnten PatientInnen mit der Datenspende Leben retten. Ähnlich positiv sind auch die Informationsbriefe der Krankenkassen gestaltet, die den Versicherten bereits ins Haus oder den digitalen Briefkasten geflattert sind oder demnächst eintrudeln. Doch die Einführung der EPA findet nach den Bestimmungen des DigiG per Opt-out statt. Das heißt, für jeden Versicherten wird eine elektronische Akte angelegt, es sei denn, er widerspricht aktiv. Das ist wie eine Lieferung, die sie nicht bestellt haben, erklärt Andreas Meissner vom Bündnis für Datenschutz und Schweigepflicht. Widersprechen kann man regulär lediglich mittels einer App auf einem neueren Smartphone oder einem entsprechend ausgestatteten Computer. Doch was ist mit den 25% der über 65-Jährigen, die kein Smartphone nutzen oder jenen, die gar kein Handy oder Rechner haben? Sie können, erklärt das Bundesministerium für Gesundheit, beruhigend ihren Widerspruch bei der Ombudsstelle ihrer Krankenkasse einreichen und dort auch alle übrigen Verfügungen tätigen, die mithilfe der EPA möglich sind, etwa das Hochladen eigener Dokumente oder die Einschränkung von Zugriffsrechten. Das allerdings ist ein kompliziertes Verfahren, da die Kassen längst nicht mehr überall Geschäftsstellen betreiben und sie, so man nicht digital unterwegs ist, oftmals nur telefonisch zu erreichen sind. Die Widerspruchsregelung, der Deutsche Bundestag im Fall der Organspende die Zustimmung versagt hat, könnte dazu führen, dass gerade weniger informierte PatientInnen die EPA einfach laufen lassen, ohne sich über die Konsequenzen im Klaren zu sein. Diese allerdings haben es in sich. ÄrztInnen und andere Behandelnde können 90 Tage lang die Akte einsehen, ApothekerInnen 3 Tage. Warum diese überhaupt ein Zugriffsrecht erhalten sollten, bleibt ein Geheimnis. Viele Daten, die in die EPA wandern, finden sich bereits in der dezentralen Dokumentation der Praxen und könnten bei Bedarf an andere behandelnde ÄrztInnen weitergegeben werden. Ist das Argument, dass die EPA in Notfällen hilfreich sei, nicht überzeugend? Denn in solchen Fällen haben NotfallhelferInnen oftmals überhaupt keine Zeit, lange Reihen von PDF-Dokumenten durchzusehen. Da greift ein strikt festgelegtes Prozedere. Auch Kassenabrechnungen kann man als PatientIn schon heute einfordern. Viele Nutzenargumente sind also zumindest sehr relativ. Hingegen können falsche und veraltete Diagnosen oder fehlende Medikationspläne, es gibt keine Garantie auf Vollständigkeit der Akte, falsche Therapien nach sich ziehen. Die Borreliose-Beraterin Ute Fischer-Siegmund etwa weist darauf hin, dass wild interpretierbare Symptome wie bei Fibromyalgie, Rheuma, Multiple Sklerose und besonders die Wegdeutung auf ein psychisches Geschehen die EPA zum Selbstbedienungsladen für uninformierte Ärzte machen, um einen Patienten abzuwimmeln. Die Deutsche AIDS-Hilfe wiederum warnt vor Diskriminierung besonders vulnerabler PatientInnen. Schließlich könnte die Akteneinsicht auch die Unabhängigkeit von medizinischen Zweitmeinungen gefährden. Ist die Akte einmal angelegt, haben ÄrztInnen und alle anderen Behandelnden die Pflicht, sie mit dem zu befüllen, was bereits in der Praxisdokumentation niedergelegt ist, aber auch mit Dokumenten von anderen, wie Laborbefunden, Röntgenbildern oder Arztberichten, bis zur Größe von 25 Megabyte. Größere MRT oder CT bleiben also weiterhin außen vor. Die Akte kann auch mit dem Impfausweis, dem Mutterschaftspass oder dem Zahnbonusheft bestückt werden. Die Abrechnungsdaten der Krankenkasse werden ebenfalls dort hinterlassen. Wer die Akte lesen darf, entscheiden die PatientInnen. Sie haben auch das Recht, sie nachträglich zu löschen. Im Unterschied allerdings zur bisherigen freiwilligen Patientenakte ist es nicht mehr möglich, einzelne Dokumente mit einem vertraulich oder weniger vertraulich zu kennzeichnen. Entweder die Versicherten löschen ein Dokument oder es ist lesbar, wobei jeder Akt des Zugriffs bzw. der Löschung vom System dokumentiert wird. Auch das kann Folgen haben. Die individuelle Verwaltung der Akte, ihre ständige Aktualisierung im Hinblick auf ärztliche Zugriffsrechte und so weiter, könnte also für jeden Einzelnen reichlich zeitaufwendig werden. Das gilt im Gegenzug auch für die Behandelnden. ÄrztInnen und TherapeutInnen, die mit besonders sensiblen Diagnosen zu tun haben, werden sich genau überlegen, was sie aufschreiben, um ihre PatientInnen vor Diskriminierung zu schützen. Der Münchner Psychotherapeut Meissner schildert dies folgendermaßen: Für eine Lehrerin, die vielleicht noch verbeamtet werden will, trage ich also nicht die vermutete Depression als Diagnose ein, sondern eher harmloser klingend die Schlafstörungen oder Konzentrationsschwächen. Diese Art von doppelter Buchführung, zu der die Akkumulation der Daten auf dem Zentralserver zwingt, verfälscht also nicht nur den Inhalt der Akte, sondern die Daten sind auch für die Forschung ungeeignet. Ein besonders heikles Kapitel im Zusammenhang mit der EPA ist der Datenschutz, der bislang zu den Verzögerungen geführt hat. Statt der ursprünglich vorgesehenen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist nun vorgesehen, die Sicherheit der Daten im Rahmen einer vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung zu gewährleisten. Durch das vorherige Design wäre der Datenfluss an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte nur dann möglich gewesen, wenn Versicherte die App- oder Desktop-Anwendung aktiv nutzen. Verschiedene Organisationen wie der Chaos Computer Club forderten in einem offenen Brief im Dezember 2023 deshalb sichere kryptografische Verfahren und eine bessere Anonymisierung. Die Unterzeichner warnten vor den Gefahren für die individuelle Privatsphäre, dem Ausfall von Systemen, der Manipulation von Daten und der Hebung von Datenschätzen, für die die PatientInnen persönlich das Risiko tragen. Das Digitalgesetz regelt außerdem, dass die Daten 100 Jahre hinterlegt bleiben, wobei völlig unklar ist, wer so lange deren Sicherheit schützen soll. Verwirrung stiftete im August die Sicherheitsanalyse des Fraunhofer-Instituts für sichere Informationstechnologie Darmstadt. Unter dem Motto »EPA für alle ist sicher« wird die Öffentlichkeit hinsichtlich des Sicherheitskonzepts der Gematik zwar beruhigt, bei genauer Betrachtung finden sich jedoch 21 zum Teil als hoch ausgewiesene Schwachstellen. Sie beziehen sich unter anderem auf die Dauer von Gegenmaßnahmen bei Systemangriffen an Wochenenden, 72 Stunden, auf die Rollentrennung des Personals in den Rechenzentren und die Zugriffsmöglichkeit von Innentätern sowie Hackern. Die lange Fristen am Wochenende könnten Cyberkriminellen Gelegenheit geben, Daten abzugreifen oder zu manipulieren. Das jüngste Opfer eines solchen Angriffs in Berlin war das Datenzentrum des Johannesstifts der Diakonie, bei dem womöglich 200.000 Patientendaten erbeutet wurden. Dass seit Ende 2023 der Bundesdatenschutzbeauftragte kein Vetorecht in diesem Bereich mehr hat, nachdem sich der ehemalige Beauftragte Ulrich Kelber wiederholt kritisch in Bezug auf das elektronische Rezept und die EPA geäußert hat, spricht Bände. Das Datengold weckt allerdings nicht nur bei kriminellen Begehrlichkeiten. Auch die Forschung zeigt hohes Interesse. Um die Akzeptanz der Akte zu erhöhen, versuchen Bundesministerium für Gesundheit und Wissenschaft deshalb gezielt, die durchaus altruistische Gestimmtheit der Bevölkerung zu mobilisieren. Die Datenspende könne heilen und Leben retten, wird geworben, was eigens durch das Gesetz zur Nutzung von Gesundheitsdaten vom März 2024 nun möglich ist. Danach müssen Forschende nicht mehr aufwendige Anträge für ihre klinische Forschung stellen. Der Zugang zu Gesundheitsdaten wird erleichtert, soweit es sich um gemeinwohlorientierte Forschung handelt. Und dieser Begriff ist dehnbar. Ein Meilenstein feierte der Geschäftsführer der Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung, Christian C. Semmler, das Gesetz. Dabei wünscht sich die Mehrheit der Bevölkerung bei der Datenspende allerdings eine aktive Einwilligung. Doch im geplanten Verfahren muss der Datenspende eigens widersprochen werden. Außerdem ist umstritten, ob Big Data oder Real-World-Data, Echtzeitdaten, überhaupt eine sinnvolle Studiengrundlage darstellen und in der Forschung einen Nutzen bringen. Heillose Versprechen kritisiert der Chef des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Medizin, Jürgen Winderler, diese Hoffnung auf bessere Forschung. Man muss die im Hinblick auf Gesundheitsdaten in den vergangenen Jahren auf den Weg gebrachten Gesetze also in einem viel größeren Zusammenhang sehen, den Karl Lauterbach auch schon länger im Blick hat. Erklärtermaßen will er Deutschland zum Spitzenreiter bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz in der Medizin machen. Wir haben mit dem, was wir hier machen, den wahrscheinlich weltweit größten Datenraum, in dem diese Daten auch verschränkt sind, erklärte er. Dazu passt, dass die Gesundheitsdaten auch in den europäischen Datenraum übermittelt werden und von dort in die USA fließen, wo deren Nutzung kaum mehr kontrollierbar ist. Die angeblich zum Wohl von PatientInnen und Behandelnden eingeführte elektronische Patientenakte ist also Teil eines knallharten Business, das von Standort-, Investitions- und Verwertungsinteressen getrieben ist. Das sollten Versicherte im Blick haben und vielleicht doch ihr Widerspruchsrecht nutzen. Ihr habt noch Zeit, bis zum 15. Januar der Einrichtung eurer elektronischen Gesundheitskarte zu widersprechen. Weiterführende Informationen findet ihr zum Beispiel beim Chaos Computer Club unter ccc.de. Dieser hat am 27.12. eine Pressemitteilung veröffentlicht unter dem Titel »Chaos Computer Club fordert Ende des EPA-Experiments am lebenden Bürger«. Unter der Pressemitteilung findet ihr ausführliche Vorträge zur Unsicherheit der elektronischen Patientenakte. Von daher macht Gebrauch von der Möglichkeit der Ablehnung der Einrichtung der elektronischen Patientenakte. Unser zweiter Artikel ist aus dem Freitag vom 8. Januar und diese Woche ist der Schwerpunkt des Freitages soziale Gerechtigkeit und aus diesem Schwerpunkt ist auch der Artikel, den wir euch eingelesen haben, über den jetzigen Wahlkampf. Wahlkampf. Anstatt nach unten zu treten, lassen wir die Erben zahlen. Bürgergeld, Einwanderung, Abschiebung. Jeden Wahlkampf hauen wir auf die Schwächsten in unserer Gesellschaft. Warum? Es wird Zeit, über Vermögen, Steuerhinterziehung und Erbschaftssteuer zu diskutieren. Der Wahlkampf stresst mich. Er stresst mich durch seine Themenwahl, durch die Menge an Populismus und das ungenierte Hantieren mit Falschinformationen. Seit der Einführung des Bürgergeldes scheint nichts anderes wichtiger. Bürgergeldempfänger sind gefühlt an allem schuld. An hohen Sozialabgaben, an steigenden Krankenkassenbeiträgen, und am Nicht-Funktionieren der Wirtschaft. Wirklich? Weil rund 16.000 sogenannte Totalverweigerer keine Beschäftigung aufnehmen, geht der Standort den Bach runter? Dabei gibt es offensichtliche Gründe dafür, dass viele der restlichen arbeitsfähigen 1,7 Millionen Bürgergeldempfänger, darunter 800.000 Langzeitarbeitslose, keinen Job finden, den sie ausüben können und wollen. Doch die Desinformation über das Bürgergeld ist damit noch nicht zu Ende. Es sei zu hoch und verlocke arbeitende Menschen zur Kündigung, weil sie am Ende mehr hätten als mit ihrem Gehalt. Fakt ist, arbeitende Menschen haben immer mehr Geld als Bürgergeldempfänger. Sollte es Fälle geben, wo das nicht so ist, dann bezahlt ihnen ihr Arbeitgeber zu wenig. Hetze gegen Arme und Migranten. Wie wäre es mit Vorschlägen für etwas? Bis jetzt ist der Wahlkampf ein Wahlkampf gegen. Gegen Bürgergeldbeziehende, gegen Migranten, gegen Asylbewerber, zusammengefasst gegen Armutsbetroffene. Besonders von den Blaubraunen werden laufend Ängste gegen Migranten geschürt. Aber die CDU-CSU hat sich das längst abgeschaut und ist bei populistischer Hetze gegen Minderheiten und Marginalisierte mit dabei. Besonders enttäuscht bin ich von der SPD, die nicht dagegen hält, sondern denkt, sie kann nicht anders, als zu versprechen, dass auch sie beim Bürgergeld Abstriche machen wird. Wann fangen wir damit an, über Problemlösungen zu reden, über Inhalte, die für das Land auf lange Sicht positiv sind? Was braucht eine Politik, die das untere Drittel entlastet? Eine Anti-Armutspolitik, die Armut wirklich bekämpft und eine soziale Politik, von der alle profitieren. Ich kann den Frust und die Abstiegsängste der arbeitenden Mitte verstehen. Daher, liebe ArbeiterInnen, bitte geht auf die Straße. Dass die Steuerlast auf der arbeitenden Mitte liegt, ist unfair. Also demonstriert. Findet eure Stimme. Geht in die Politik. Werdet laut. Gebt eurer Abstiegsangst und eurem Frust einen Raum, in dem niemandem geschadet wird. Lasst Erben Brücken zahlen. Es kann nicht sein, dass Armutsbetroffenen gneidet wird, dass die Miete vom Amt bezahlt wird. Es darf nicht sein, dass der Sozialneid nach unten uns als Gesellschaft spaltet. Es wird Zeit, nach oben zu schauen, damit ein Tabu zu brechen. Warum sprechen wir nicht mehr über die Superreichen, über die ungerechte Vermögensverteilung in Deutschland, über die Ungerechtigkeit der Vererbung von 100 Milliarden Euro jedes Jahr, die wir über eine Reform der Erbschaftssteuer wenigstens abmildern könnten? Menschen mit wenig Geld brauchen soziale Sicherheit. Nur ein sich sozial sicher fühlender Mensch kann produktiv sein. Wir brauchen mehr sozialen Wohnungsbau, mehr Housing-First-Konzepte für Obdachlose und einen Mietpreisdeckel, der wirkt. Bessere Vorsorge gegen Altersarmut wäre mit einem angemessen hohen Mindestlohn abgedeckt. Und wenn wir die Reichen besser und höher besteuern würden, dann könnten wir auch unsere Infrastruktur reparieren. Wenn eine Brücke einstürzt, sind alle aus dem Häuschen. Aber von da zum Schluss das Geld für die Instandhaltung bei denen zu holen, die es haben, schaffen es nur wenige. Wir können dann auch mehr in die Bahn investieren. Wenn möglich, sollte sie wieder verstaatlicht werden. Das Gleiche gilt für Krankenhäuser. Es wird Zeit, Tabus zu brechen. Bitten wir die Superreichen zur Kasse. We'll be right back. der Wochenzeitung Freitag kommen wir zur anarcho-pazifistischen Monatszeitung Graswurzel Revolution aus Münster und die hat einen Schwerpunkt zu Antimilitarismus. Hieraus ist aber unser erster Artikel aus der Graswurzel Revolution nicht, sondern zu Klimakrise als Fluchtursache. Klimakrise als Fluchtursache, Ausdruck einer kapitalistischen Gesellschaft. Die Klimakrise führt weltweit regelmäßig zu Naturkatastrophen, Dürreperioden und Überflutungen, primär aber im globalen Süden. Dies führt häufig zu einer Zerstörung der Lebensgrundlage vieler Menschen. Somit werden diejenigen am schlimmsten getroffen, die durch postkoloniale Ausbeutung bereits am wenigsten haben und letztendlich fliehen müssen. 1985 tauchte erstmals der Begriff Umweltflüchtling auf. Bis heute gibt es weder für Umwelt- noch für Klimaflüchtende irgendwo eine rechtlich bindende Definition, außer in Schweden. Laut dem Internal Displacement Monitoring Center, IDMC, mussten aufgrund von Katastrophen und klimabedingten Ereignissen im Jahr 2023 etwa 26,4 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen. Dazu gehören Dauerregen, langanhaltende Dürren, Hitzewellen und Stürme. Das ist die höchste Zahl seit einem Jahrzehnt. Diese Zahlen werden in Zukunft weiter steigen. Die Klimakrise könnte bald die Hauptfluchtursache werden. Trotzdem ist sie rechtlich noch nicht als Fluchtgrund anerkannt. Viele der Flüchtenden verlieren ihr Leben auf gefährlichten Fluchtrouten bei der Suche nach einem sicheren und friedlichen Leben. Gleichzeitig nimmt der Rechtsruck in Deutschland, Europa und den USA immer weiter zu und damit die Hetze, Kriminalisierung und Gewalt gegen Menschen auf der Flucht. Im letzten Jahr sind so viele Menschen auf der Flucht gestorben wie noch nie zuvor seit Aufzeichnungsbeginn 2014. Mindestens 8.565 Menschen sind 2023 auf der Flucht gestorben. 3.129 Menschen davon starben auf dem Mittelmeer, der gefährlichsten Fluchtroute. Die Dunkelziffer ist hierbei jeweils viel höher. 2024 wurden bereits im November mindestens 950 Todesfälle im Mittelmeer registriert. Seit 2014 sind mindestens 29.537 flüchtende Menschen im Mittelmeer ertrunken. Auch hier ist die Dunkelziffer deutlich höher. Laut einer Studie der Weltbank aus dem Jahr 2021 könnten bis 2050 weltweit bis zu 216 Millionen Menschen innerhalb ihrer eigenen Länder aufgrund klimabedingter Ereignisse fliehen. Vom Klimawandel sind am schlimmsten Länder im globalen Süden betroffen, wie zum Beispiel Bangladesch. In Bangladesch gibt es oft starke Überflutungen und Wirbelstürme, aber auch der Anstieg des Meeresspiegels stellt eine große Bedrohung dar. Schätzungen zufolge könnten bis 2050 bis zu 20 Millionen Menschen aufgrund der dortigen klimabedingten Ereignisse und Katastrophen fliehen müssen. Durch die Überschwemmung verlieren viele Menschen dort ihre Ernte und leiden Hunger. Zudem sind sie oftmals kaum geschützt, da viele arme Menschen in Bangladesch in informellen städtischen Siedlungen leben, die stark exponiert sind. In Haiti werden wiederkehrende Wirbelstürme und Erdbeben durch den Klimawandel weiter verstärkt. Der Karibikstaat ist stark von der Landwirtschaft abhängig, welche aber durch die Klimakrise und mangelnde Infrastruktur deutlich erschwert wird. Oft werden Ernteerträge zerstört oder der Boden unwirtlich gemacht. Menschen werden ihrer Lebensgrundlage, ihrer Häuser und Grundstücke beraubt. Die Mehrheit der Menschen in Haiti lebt in Armut und hat nur begrenzten Zugang zu Wasser, Nahrung und medizinischer Versorgung. Der Klimawandel ist nicht nur ein Umweltthema, sondern ein Systemversagen, so der Umweltforscher und Aktivist Dr. Ibrahima So. Die reichsten 1% der Weltbevölkerung verursachen doppelt so viele Emissionen wie die ärmsten 50%. 100 Konzerne sind für 71% der weltweiten CO2-Emissionen seit 1988 verantwortlich, darunter RWE. Der Kapitalismus, der auf unendlichem Wachstum, Akkumulationen von Reichtum und Konsum basiert, steht im direkten Widerspruch zu den ökologischen Grenzen unseres Planeten. Die Klimakrise ist kein zufälliges Nebenprodukt, sondern ein strukturelles Ergebnis dieses Systems, das von den Reichen und den kapitalistischen Eliten dominiert wird und letztendlich die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer macht. Die reichsten 10% der Weltbevölkerung sind für fast 50% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Im Gegensatz dazu verursachen die ärmsten 50% nur etwa 10% der Emissionen. Diese Disparität zeigt, dass das größte Problem das kapitalistische System ist, das diese Verhältnisse aktiv aufrechterhält. Exemplarisch lässt sich dies daran verdeutlichen, dass reiche Menschen Wege meist durch Individualverkehr zurücklegen und oft Luxusgüter wie Privatjets, Yachten und Zweit- oder Drittimmobilien besitzen, was den Energieverbrauch exponentiell erhöht. Währenddessen sitzen arme Menschen wegen Schwarzfahren im Gefängnis. Den enormen Umweltkosten zum Trotz bleiben die Eliten immun gegenüber etwaigen regulatorischen Maßnahmen, die immer weiter beschränkt und verzögert werden. Ihre Interessen werden nicht selten von Lobbys, die dahinterstehen, geschützt. Sie bewegen sich aufgrund der Klassenjustiz in einem rechtsfreien Raum und nutzen ihren Einfluss, um Maßnahmen gegen den Klimawandel zu verzögern oder zu verhindern. Lobbys aus der Öl-, Gas- und Automobilindustrie sind besonders aktiv darin, klimapolitische Fortschritte zu blockieren. Zum Beispiel hat die fossile Brennstoffindustrie allein in den USA zwischen 2000 und 2016 über 2 Milliarden US-Dollar für Lobbyarbeit ausgegeben, um strengere Klimaregelungen zu verhindern. Das Erstarken der politischen Rechten hat neben zahlreichen und Jahrzehnte andauernden Kürzungen und Privatisierungen, beispielsweise des Bildungswesens, der Gesundheitsversorgung oder der Anhebung der CO2-Steuer zur Folge. Dafür kann das Geld aber neben der Subvention von großen Konzernen auch in die Bundeswehr fließen. Kriege können sich ja schließlich für den Kapitalismus lohnen, etwa für Handelswege, Ressourcen und Rohstoffe. Für Reiche stellen Krieg und Krisen Chancen dar. So knallen für die AktionärInnen des größten deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall seit Kriegsbeginn in der Ukraine 2022 die Sektkorken. Der Wert der Rheinmetall-Aktie ist seit Februar 2022 von unter 100 Euro auf 540 Euro im August 2024 gestiegen und hat sich im Wert somit mehr als verfünffacht. Krieg und Krise werden häufig in einem Satz erwähnt und bedingen und beeinflussen sich ebenso wie die Klimakrise gegenseitig. Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist Mitglied beim Förderkreis Deutsches Heer und der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik. Als Lobbyistin der deutschen Rüstungsindustrie hat sie sich den Krieg zum Geschäftsmodell gemacht, schreit immer weiter und weiter nach Aufrüstung. Sie will das Bundesverteidigungsministerium reformieren, das heißt undemokratischer gestalten. Beispielsweise soll die Position des Generalinspekteurs weiter gestärkt werden. So soll dieser als Teil der Hausleitung auf Augenhöhe mit den beamteten Staatssekretären agieren und in alle Fragen von Planung und strategischer Vorbereitung sowie Führung federführend mit eingebunden sein. In einem Interview im Mai 2022 sagte sie, was wir brauchen, das mag martialisch klingen, sie brauchen, um aus Sicht der Bundeswehr zu agieren, ein Feindbild. Krieg hat verheerende Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft, die oft langfristige Konsequenzen für die betroffenen Regionen mit sich bringen. Eine direkte Folge von bewaffneten Kämpfen ist die Zerstörung von Lebensräumen und die Degradierung von landwirtschaftlichen Flächen. Bombardierungen, militärische Operationen und die Nutzung von Chemiewaffen führen häufig zu einem Verlust fruchtbaren Bodens, der für die Nahrungsmittelproduktion essentiell ist. So hat der Krieg im Irak laut der UN-Umweltschutzbehörde UNEP zu einem signifikanten Rückgang der Bodenfruchtbarkeit geführt, was die Landwirtschaft und somit Lebensgrundlage vieler Menschen weiter beeinträchtigt, in einem Land, das bereits unter Wasserknappheit leidet. Eine UN-Studie von 2018 zeigt, dass 40% der weltweiten Bevölkerung unter Wasserknappheit leiden. Wasserknappheit birgt nicht nur enorme gesundheitliche Risiken, sondern trägt auch zu weiteren Ernteausfällen bei, was wiederum zu Konflikten um Ressourcen führen kann und soziale Spannungen weiter steigert. Diese sozialen Spannungen werden meist von oben nach unten geführt. Die Zerstörung von Wasserressourcen stellt ein weiteres, gravierendes Problem dar. Kriege um Wasser, wie sie in Syrien und dem Südsudan beobachtet werden, führen oft zu einer Kontamination und Zerstörung von Wasserquellen, was die bereits prekäre humanitäre Lage weiter verschärft. In vielen Konfliktregionen wird die Infrastruktur, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung notwendig ist, gezielt angegriffen oder vernachlässigt, was die Verbreitung von Krankheiten zur Folge hat und die Lebensbedingungen weiter verschlechtert. Fatima, eine junge Frau aus dem Südsudan, sagte: Ich bin nicht nur wegen des Krieges geflohen, sondern auch wegen der Dürre, die unser Land unbewohnbar gemacht hat. Ein weiteres prägnantes Beispiel ist der Bürgerkrieg in Syrien, der teilweise durch anhaltende Dürreperioden zwischen 2006 und 2011 verschärft wurde. Die Dürre führte zu Ernteausfällen und einem massiven Rückgang der Lebensgrundlage für Millionen Menschen, was zur Migration in städtische Gebiete und zu sozialen Spannungen beitrug. ForscherInnen schätzen, dass der Klimawandel in diesem Fall zu einer Verdopplung des Konfliktrisikos beigetragen hat. Zusätzlich zeigen Analysen, dass Länder mit hohem Risiko für Klimafolgen wie Wasserknappheit und extreme Wetterereignisse eine höhere Wahrscheinlichkeit für politische Instabilität und Gewaltkonflikte aufweisen. Eine Studie von 2019 aus der Nature Sustainability hat gezeigt, dass extreme Temperaturen und Naturkatastrophen die Wahrscheinlichkeiten von Konflikten um 20% erhöhen können. Diese Erkenntnisse verdeutlichen, dass der Klimawandel nicht nur als Umweltproblem, sondern auch als sicherheitspolitische Herausforderung betrachtet werden muss. Im Jemen, wo seit 2015 ein verheerender Krieg tobt, haben über 18 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser. Eine betroffene Frau schildert, wir gehen stundenlang zu einer Wasserstelle, nur um ein paar Liter Wasser zu bekommen. Manchmal müssen wir es filtern, weil es schmutzig ist. Wir haben Angst vor Krankheiten, aber wir haben keine andere Wahl. Laut einem Bericht von Oxfam aus dem Jahr 2019 haben Kriege und Konflikte in Ländern mit hohem Rohstoffreichtum oft verheerende Auswirkungen auf die Umwelt, während die Gewinne aus diesen Rohstoffen zumeist in den Händen von KapitalistInnen landen, die Konflikte und Kriege weiter anheizen. Keine Krise kann isoliert betrachtet werden und findet oftmals ihre Wurzel und ihr Fortbestehen im Kapitalismus, welcher auf unablässige Ressourcenextraktion angewiesen ist. Es reicht nicht aus, limitiert auf Katastrophen und Krisen zu reagieren. Stattdessen müssen diese bekämpft werden. Graswurzelrevolution, die anarcho-pazifistische Monatszeitung aus Münster, hat in der Januarausgabe den Schwerpunkt Antimilitarismus. Hieraus lesen wir euch einen Artikel vor, der geschrieben worden ist von der belarussischen Friedensaktivistin Olga Karach, die in Abwesenheit in Belarus zu 12 Jahren Haft wegen ihrer Aufrufe zur Desertation und Unterstützung von Deserteuren verurteilt wurde. Und trotzdem wurde ihr Asylantrag in Litauen abgelehnt. Sie erhielt nur eine befristete Aufenthaltsgenehmigung. Hier ihr Artikel. Die Dringlichkeit einer Neuausrichtung der Friedensbewegung angesichts des drohenden nuklearen Krieges. Mein Name ist Olga Karach und ich habe fast 20 Jahre meines Lebens der Friedensarbeit gewidmet. Als Feministin, Pädagogin und Menschenrechtsverteidigerin leite ich die Menschenrechtsorganisation Unser Haus, die derzeit im Exil in Litauen tätig ist. Wie viele BelarusInnen wurde ich von dem Krieg in der Ukraine tief erschüttert. Der Schock dieses Konflikts hat bei mir, wie auch bei vielen anderen, dazu geführt, schmerzliche Wahrheiten wahrzunehmen und Illusionen über unsere Welt zu hinterfragen. Die Lehren, die wir daraus ziehen, sind entscheidend für den Weg zum Frieden. Ein Weg durch schockierende Erkenntnisse. Vor dem Krieg hatte ich, wie viele andere, einige beruhigende Illusionen über die menschliche Natur, die Lösung von Konflikten und die Rolle von Kriegen in unserer Gesellschaft. Der Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen Russland und der Ukraine hat diese Überzeugung zerstört und unangenehme, unerwartete Wahrheiten ans Licht gebracht. Überraschung Nummer 1. Der Glaube an Waffen als göttliche Lösung. Von Beginn des Krieges an beobachte ich einen alarmierenden Trend. Die Menschen begannen, waffenblind zu vertrauen, als seien sie die ultimativen Mittel zur Konfliktlösung, fast wie ein Glaube an eine Gottheit. Im Laufe der Zeit dehnte sich dieser Glaube auf Atomwaffen aus, die als ultimative Lösung für globale Probleme angesehen wurden. Die rasche Normalisierung nuklearer Bewaffnung, selbst als Abschreckung, ist zutiefst beunruhigend. Überraschung Nummer 2. Heldentum durch Gewalt definiert. In unserer Region wird Heldentum weiterhin durch Gewalt definiert, sei es durch das Töten oder das Opfern des eigenen Lebens. Das Fehlen von friedlichen Modellen des Heldentums offenbart ein kulturelles Versagen, Alternativen zu denken. Es sorgt dafür, dass Gesellschaften in Zyklen von Aggression und Märtyrertum gefangen bleiben. Überraschung 3. Die Verführungskraft militärischer Propaganda. Militärische Propaganda lebt von einer Einfachheit. Sie bietet einfache, schlagwortartige Antworten auf komplexe Probleme und erfordert wenig kritisches Denken. Im Gegensatz dazu ist die Förderung des Friedens eine weitaus schwierigere Aufgabe, die ein tiefes Verständnis, Expertise und einen moralischen Kompass erfordert. Dieser Gegensatz macht die verführerische Einfachheit militärischer Narrative besonders gefährlich. Überraschung Nummer 4. Die Kriegsausrede. Selbst in Ländern wie Litauen, die nicht direkt in den Krieg verwickelt sind, ist der Satz »Nun sind wir im Krieg« zu einer pauschalen Ausrede für ungelöste soziale und wirtschaftliche Probleme geworden. Steigende Lebensmittelpreise, hohe Energiekosten und andere Herausforderungen werden bequem den Krieg zugeschrieben, was sinnvolle Lösungen blockiert. Überraschung Nummer 5. Polarisierung und Propaganda-Bubbles. Abweichende Meinungen oder unbequeme Wahrheiten zu äußern, führt heute oft dazu, als Putin-Agent abgestempelt oder der Verbreitung russischer Propaganda beschuldigt zu werden. Diese Taktik, obwohl effektiv, Stimmen zum Schweigen zu bringen, hat die gesellschaftliche Polarisierung vertieft und Menschen in isolierte Propaganda-Bubbles voller gegenseitigem Misstrauen zurückgedrängt. Überraschung Nummer 6. Krieg als falscher Lebenssinn. Für einige hat der Krieg einen klaren Lebenssinn geschaffen, der es ihnen ermöglicht, sich allein auf das Überleben zu konzentrieren, anstatt sich mit vergangenen Traumata, zukünftigen Verantwortungen oder ihrer Rolle in der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Dieser enge Fokus ist gefährlich, da er das Leben auf die Suche nach Gewalt und Überleben reduziert. Überraschung Nummer 7. Die Verlockung gottgleicher Macht. Vielleicht die schockierendste Erkenntnis ist die süchtig machende Natur der Macht, die der Krieg verleiht. Wie der Terrorismus bietet der Krieg die Illusion absoluter Kontrolle über andere, was Einzelne dazu verführt, zu glauben, sie hätten gottgleiche Macht über Leben und Tod. Diese Denkweise ist zutiefst destabilisierend und entmenschlichend. Ein Weg nach vorne. Angesichts dieser harten Realität ist klar, dass wir aus diesen Fallen ausbrechen und eine Zukunft auf der Grundlage des Friedens aufbauen müssen. Dafür sind sofortige, umsetzbare Schritte erforderlich. Erstens, Unterstützung von Kriegsdienstverweigerern und Deserteuren. Es ist unerlässlich, Männern zu helfen, die sich weigern, am Krieg teilzunehmen, insbesondere Kriegsdienstverweigerern und Deserteuren aus Belarus, Russland und der Ukraine. Indem wir ihnen Ressourcen und Schutz bieten, können wir die Kriegsmaschinerie schwächen. Zweitens, Eintreten für nukleare Abrüstung in Belarus. Die Präsenz von Atomwaffen in Belarus stellt eine wachsende Bedrohung für die regionale und globale Sicherheit dar. Bemühungen müssen sich auf die Beseitigung dieser Waffen und die Eindämmung der nuklearen Aufrüstung in der Region konzentrieren. Drittens, Aufbau einer Friedenslinie entlang der Frontlinie des Krieges. Frieden muss aktiv gestaltet werden, insbesondere entlang der Frontlinien des Krieges. Durch Diplomatie, humanitäre Hilfe und Basisaktivismus müssen wir Räume schaffen, in denen Dialog gedeihen und Gewalt eingedämmt werden kann. Ein Aufruf zur Neuausrichtung der Friedensbewegung angesichts des drohenden nuklearen Krieges. Es ist an der Zeit, die Friedensbewegung wieder aufleben zu lassen, eine neue Welle von Energie und Engagement, um dem wachsenden Militarismus entgegenzuwirken. Diese Bewegung muss die Narrative der Gewalt mit der transformativen Kraft von Liebe, Verständnis und Zusammenarbeit herausfordern. Gemeinsam können wir uns eine Welt vorstellen, in der Heldentum durch Akte des Mitgefühls und des Mutes, nicht durch Gewalt definiert wird. Der Krieg in der Ukraine hat die Zerbrechlichkeit unserer gemeinsamen Menschlichkeit offengelegt, aber bietet auch die Gelegenheit, eine gerechtere und friedlichere Welt aufzubauen. Lassen Sie uns diesen Moment ergreifen, nicht mit Waffen, sondern mit unerschütterlicher Hingabe an den Frieden. Olga Karach, Unser Haus, Belarus. Unser letzter Artikel ist aus der Monatszeitung Analyse und Kritik aus Hamburg, der Zeitung für linke Debatte und Praxis vom 19. Dezember und zur Situation in Syrien. Assad, nach Assad und die vollendete Ewigkeit. Gedanken über das Erbe des syrischen Langzeitdiktators und Fragen an die Zukunft. Mehr als ein halbes Jahrhundert Folter- und Überwachungsdiktatur in Syrien ist vorüber. Viele Menschen im Land feiern, andere fürchten sich und blicken unsicher in die Zukunft, ohne zu wissen, was als nächstes auf sie zukommt. Viele trauern zugleich. Eines ist jedoch klar, dies ist nicht das Ende der syrischen Sache. Das Assad-Regime setzte jahrzehntelang auf Unterdrückung, Erniedrigung und Entmenschlichung. Hört das nun auf, nur weil Assad weg ist? Welche Zukunft kann es in der Region geben, wenn gleichzeitig Rojava angegriffen wird und Israel den Nahen Osten nach eigenen Interessen umgestaltet? All diese Fragen stellen sich vor dem Hintergrund eines Konflikts, in dem rivalisierende Gruppen schon seit geraumer Zeit auf intervenierende Partner setzen, darunter Russland, Iran, die Türkei und die USA, die dabei auch ihre eigenen Interessen verfolgen. Wenige Tage nach dem Sturz Assads gibt es zunächst einiges an Hoffnung auf Veränderung, Chaos, aber auch eine neu erstarkte islamistische Macht. Es wird berichtet, dass das islamistische Rebellenbündnis Hayat Tahrir al-Sham, HTS, die meisten Provinzen, Großstädte sowie die Hauptstadt Damaskus nahezu kampflos und innerhalb weniger Tage übernehmen konnte. Derzeit kontrolliert HTS die Mehrheit dieser Gebiete, die zuvor unter der Kontrolle von Assad standen. Die Rebellengruppen sind verschieden und haben in der Vergangenheit sowohl miteinander als auch gegeneinander gekämpft. Ihre Ursprünge und Anbindungen reichen von Al-Qaida über den Islamischen Staat, IS, bis zur Türkei. Das gilt auch für den HTS-Anführer Ahmad al-Shara, bekannt als Abu Muhammad al-Jawlani, der auf westlichen Terrorlisten steht und gegen den früher in diesem Jahr Menschen in Idlib, wo HTS seit Jahren bereits herrscht, protestiert haben. HTS hat mittlerweile den Chef einer nationalen Übergangsregierung ernannt, deren Mandat bis zum 1. März gelten soll. Berichten zufolge herrscht in den von HTS kontrollierten Städten Ruhe und das heißt, dass die Gruppe mit den lokalen Vertretungen der ethnischen und religiösen Gruppen vor Ort kooperiere. Es häufen sich derzeit Nachrichten über Einschränkungen von Frauenrechten oder Angriffe seitens der HTS. Allerdings sind darunter auch Falschmeldungen, die nicht der aktuellen Realität entsprechen. Die HTS behauptet im Moment, eine neue Politik zu verfolgen und verspricht, sich für alle zu öffnen, was sowohl Zustimmung als auch Ablehnung hervorruft. Über die Front der syrischen Nationalarmee, SNA, wird indes kaum berichtet, obwohl dort das Leben vieler Minderheiten wie KurdInnen und AssyrerInnen akut bedroht ist. Die SNA-Rebellen, die von der Türkei kontrolliert werden, richten ihren Kampf gegen kurdische Kräfte und die syrische demokratischen Kräfte, SDF. Dies geschieht, da die Türkei die Selbstverwaltung von Rojava in Nordostsyrien zerschlagen möchte. Infolgedessen müssen Menschen, die bereits vor islamistischem Terror geflohen waren, erneut fliehen. Bilder und Videos zirkulieren im Internet. ZivilistInnen stehen auf den Straßen und an Orten, an denen man zuvor kaum hätte stehen dürfen. Sie stürmen die Häuser Assads und seiner Regimefiguren. Ihre Privatbilder werden zu Memes, ihre Folterkeller zu Zeugnissen. Menschen stürzen die Assad-Statuen und zerreißen die Propagandabilder von ihm und seinen Verbündeten, Iran, Russland und Hisbollah. Die Straßen sind voller Menschen, die Angst haben und trauern. Doch viele tragen auch einen Funken Hoffnung in sich. Vielleicht feiern sie sogar, dass sie nun offen trauern können, während Foltergefängnisse wie Sidnaya, das Schlachthaus von Assad, befreit werden. Das Erbe der Assads wiegt schwer. Mehr als 620.000 ZivilistInnen kamen innerhalb von weniger als 14 Jahren ums Leben. Das Syrian Network for Human Rights schätzt, dass viele der Verschwundenen in Assads Gefängnissen und Haftzentren getötet wurden. Nach wie vor warten zahlreiche Familien auf Informationen über ihre Vermissten oder auf konkrete Hinweise zu deren Schicksal. Rund 14 Millionen Menschen wurden im Zuge des Krieges vertrieben, mehr als die Hälfte davon innerhalb des Landes. Die Infrastruktur ist zerstört, internationale Sanktionen bestimmen die Wirtschaft und der Westen reagiert eher mit Abschiebeplänen anstatt mit Unterstützungsmaßnahmen für die nächste Zeit. Viele Menschen aus Syrien haben damit begonnen, in den Medien und online offen über ihre Geschichten, ihren Alltag, ihre Gefängniserfahrungen und unzählige zuvor stets unterdrückte Realitäten zu sprechen. Heute kann man diese Dinge zumindest laut aussprechen, ohne sofort Angst haben zu müssen. Fast niemand hätte geglaubt, dass Assad je gestürzt werden würde. Gleichzeitig fürchten viele die islamistischen Rebellen, auch wenn einige zunächst ein gemäßigtes Gesicht zeigen, was zumindest für etwas Erleichterung sorgt. SyrerInnen kennen die Revolution, den Krieg, die Luftangriffe, die Geheimdienste und die fremden Kämpfer, die ihr Land zu ihrem Schlachtfeld gemacht haben. Die Reaktionen und Erwartungen unter der Bevölkerung lassen sich kaum in Worte fassen, da die Menschen in Syrien nun ihr Land, sich selbst und einander erst neu kennenlernen müssen. Seit den 1970er Jahren herrschte die Familie Assad über Syrien und etablierte eine der blutigsten Diktaturen unserer Zeit. Viele Menschen aus ganz Syrien sprechen bewusst von der ganzen Familie und nicht nur von Bashar al-Assad und seinem Vater Hafiz al-Assad, da Hafiz al-Assad das Land schrittweise an sich riss und es in ein Familienerbe verwandelte. Dies zeigt sich in der Ressourcenverteilung, den Terrorstrategien und der Marginalisierung, unter denen die syrische Bevölkerung insgesamt litt. Die Führung nutzte die Belange der ArbeiterInnen, antiimperialistische Parolen sowie den vermeintlichen Schutz einiger Minderheiten, um ihre eigene Existenz und die fortwährende Ausgrenzung politischer und sozialer Gruppen zu rechtfertigen. Angst, Folter, Überwachung und die systematische Unterdrückung jeglichen Aufbegehrens bildeten den Kern ihrer Herrschaft. Wer widersprach, zahlte mit dem Leben. Diese Gewalt richtete sich gegen alle, oft insbesondere gegen Minderheiten wie KurdInnen, aber auch gegen KommunistInnen, generell politisch Oppositionelle oder Menschen, die einfach nicht in das gewünschte Bild passten. Auch Mitglieder der Muslimbruderschaft und andere, die in Deutschland häufig als Islamist bezeichnet werden, waren von systematischer Verfolgung und Massakern betroffen, wie etwa in Hama, wo 1982 innerhalb von weniger als einem Monat bis zu 40.000 Menschen, darunter ganze Familien, vom Regime getötet wurden. Assad manipulierte Minderheiten und spielte sie gegeneinander aus. Manche erhielten bestimmte Rechte, die er gleichzeitig anderen entzog. Nach außen gab er sich säkular, während er im Inneren einen völlig anderen Kurs verfolgte. Sein vorgeblicher Anti-Imperialismus kriminalisierte nahezu alle und alles und stärkte so seinen eigenen, nach innen gerichteten Imperialismus. Er homogenisierte arabische und muslimische Identitäten und erhob dieses vereinheitlichte Bild zum Standard in einem Land, das in Wirklichkeit eine reiche ethnische und religiöse Vielfalt aufweist, darunter Araberinnen, KurdInnen, AssyrerInnen, TurkmenInnen, KaukasierInnen, ArmenierInnen sowie SunnitInnen, ChristInnen, AlawitInnen, DrusInnen, IsmailitInnen, Schiitinnen, ebenso wie AtheistInnen und anderen. Gleichzeitig holte er nach dem Aufstand gegen seine Herrschaft 2011 imperiale Mächte ins Land, um gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen, die in den Folgejahren mit chemischen Waffen, Fassbomben und Massenverhaftungen bekämpft wurde. Sein Erbe, hunderttausende Tote, Millionen Geflüchtete und eine fragmentierte Gesellschaft, die zwischen den Machtansprüchen verschiedenster lokaler, internationaler und externer Akteure zerrieben wurde. Der mediale Diskurs über Syrien und Rojava ignoriert die komplexe Realität vor Ort und zieht immer wieder fragwürdige Schlüsse, die der tatsächlichen Lage nicht gerecht werden. Plötzlich wird Assad in den Medien rückwirkend als Garant für Sicherheit, Minderheitenschutz und Gerechtigkeit dargestellt. Die Assad-Diktatur selbst und nicht ausschließlich ihr Ende haben diesen komplexen Kontext geschaffen, in dem Frieden verunmöglicht wird und eine Herausforderung für die Zukunft bleibt. In der Vergangenheit wurde das Leid stets das Leid der einen oder anderen Menschengruppe als Kollateralschaden porträtiert. Dies ist keine Wahrheit, die wir akzeptieren dürfen. Syrische Menschen sind nicht naiv. Sie repräsentieren nicht den Terror, den sie selbst am eigenen Leib erfahren haben, und sie verdienen es, als Teil eines komplexen Bildes gesehen zu werden, wie alle anderen Menschen auch. In den letzten Jahren und Monaten war Syrien keine catchy Schlagzeile, selbst wenn Idlib und viele andere Orte bombardiert wurden und obwohl diese Luftangriffe des Assad-Regimes viele zivile Opfer bedeuteten. Doch als Assad gestürzt wurde, stieß ich hier und dort auf Kommentare, die diese Zivilbevölkerung pauschal als Islamisten oder naive Islamismus-VerharmloserInnen verunglimpften. SyrerInnen sind mehr als Opfer oder gefährliche Islamisten. Viele gehen jetzt auf die Straße, weil sie es jetzt einfach dürfen. Dass Assad nach all den Jahren gefallen ist, ist ein Katalysator für neue politische Auseinandersetzungen und Machtkämpfe. Für viele SyrerInnen ist die plötzliche Freiheit vom Regime nicht gleichbedeutend mit Sicherheit, Stabilität oder Gerechtigkeit. Sie müssen sich mit ethnischen und religiösen Spannungen auseinandersetzen, die in den letzten Jahren noch vertieft wurden. Minderheiten wie der AlawitInnen, die bisher als Vorwand zur Machterhaltung des Regimes instrumentalisiert wurden, stehen nun vor der Herausforderung, sich in einem neuen politischen Umfeld zu positionieren, ohne wieder als Spielfiguren fremder Mächte missbraucht zu werden. Ohne strukturelle Aufarbeitung der Verbrechen, zwangslose Rückkehrmöglichkeiten für Geflüchtete und den Wiederaufbau von Infrastruktur bleibt das Land anfällig für neue Gewalt und Krieg. Die syrische politische Opposition müsste sich zusammenschließen und prüfen, was sie aus der UN-Resolution 2254, 1 von 2015, ableiten und umsetzen kann, um Syrien nicht fallen zu lassen. Dafür braucht es auch internationale Unterstützung. Es braucht, dass wir die Diktatur als solche begreifen und die diversen Erfahrungen der syrischen Bevölkerung respektieren. Ich lese überall, es sei ein historischer Moment. Aus einem historischen Moment erwächst eine historische Verantwortung, eine nachhaltige und gerechte Zukunft für Syrien zu ermöglichen. Daher, während wir unmittelbar die Augen auf Rojava richten müssen, sollten wir Damaskus nicht ignorieren. Denn wenn Rojava den Schlüssel zum Frieden bietet, ist Damaskus das Schloss. Das war der linke Medienspiegel im Januar 2025. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblocks.org. Und tschüss.